Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alles hoge wird Allah den Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, wer die Verse des edlen Koran verinnerlicht, dem wird ersichtlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit diesem Koran lebte und ihn erlebte. Der Koran leitete ihn. Der Koran wies ihm den Weg, erklärte ihn auf. Der Koran lehrte den Propheten alaihissalatu wassalam. Und der erste Vers, der überhaupt herabgesandt worden ist, ist kein anderer als Iqra, das heißt lies. Und als die Da'wa es erforderte, sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sinngemäß: Du, der dich bedeckt, du durch die Decke bedeckter, durch deine Decke bedeckter, steh auf und warne. Denn jetzt, liebe Geschwister, ist die Zeit zum Warnen gekommen, bevor der Tod diese Menschen überraschend ereilt. Und er sagte weiterhin: Und verherrliche deinen Herrn. Warum? Weil das eigentliche Ziel der Warnung ist doch nichts anderes als die Verherrlichung Allahs. Und dann sagt er: Und deine Kleider, die reinige, denn dies ist Voraussetzung für die Gültigkeit deines Gebetes und gehört zum Anstand deinem Herrn gegenüber. Und weil der Götzendienst dem Tauhid widerspricht, sagt er, und die Götzen, die meide. Und weil man Allah tabaraka wa ta'ala durch seine Gottesdienste, durch sein Salah und Fajr und so weiter, dass man dadurch Allah keinen Wohlgefallen tut, du tust Allah nicht einen Gefallen dadurch, denn er bräuchte von dir, sagte er sinngemäß: Mach keine Vorhaltungen, durch die du noch mehr haben möchtest. Und weil die Da'wa Geduld erfordert, sagte er, und übe dich für deinen Herrn in Geduld. Und weil die Da'wa ein starkes Verhältnis zu Allah erfordert, man kann nur stark sein anderen Menschen gegenüber bei der Da'wa, wenn man selbst ein gutes und starkes Verhältnis zu Allah hat, sagt er: O Prophet, du in dein Gewand eingehüllter, beim Schlafen in der Nacht, steh nachts im Gebet. Steh nachts auf und bete. Steh auf von der Seite deiner Ehefrau, denn es ist der totale Ernst. Die Lage ist brenzlig. Außer einem kleinen Teil davon, bete die Hälfte der Nacht oder ein bisschen weniger oder füge ein wenig hinzu und trage den Koran langsam und bedächtig vor. Da dies eine Mammutsaufgabe ist, die Allah seinem Propheten a.s.w. auferlegt hat, war es erforderlich, dass der Prophet a.s.w. mit Worten vorbereitet wird. Wahrlich, wir werden dir, Gesandte Allahs, Worte offenbaren, die wegen der darin enthaltenen Regeln über die Erbgesetze, über die Strafgesetze und so weiter gewichtig sind. Und gewichtig hinsichtlich der Bedeutung und auch tatsächlich in Wirklichkeit gewichtig waren. Danach ging es mit den nächsten Verwandten weiter. Und warne deine nächsten Verwandten. Und danach ging es mit dem laut vernehmbaren Aufruf zu Allah weiter, nachdem man am Anfang insgeheim über die Religion gesprochen hatte. Und als die Offenbarung eine Zeit lang eines Tages aussetzte, sagten die Ungläubigen zu ihm, oder sagten die Ungläubigen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Sein Herr hat ihn verabscheut, sein Herr hat ihn im Stich gelassen, er hat ihn verlassen. Und manche sagten, sein Satan hat ihn verlassen. Da antwortete Allah tabaraka wa ta'ala selbst für seinen Propheten alaihi salatu wassalam, indem er sagte: Dein Herr hat dich weder verlassen noch verachtet, wie die Götzendiener behaupten. Nur weil er eine Zeit lang dir nichts offenbart hat. Das Jenseits, das letzte Leben ist fürwahr besser für dich als das Leben in dieser ersten Welt. Und dein Herr wird dir und deiner Gemeinschaft fürwahr Lohn geben und du wirst zufrieden sein. Und Allah Azza wa Jalla erinnerte seinen Propheten alaihi salatu wassalam, seht ihr, wie er diesen Koran erlebt. Er erinnert seinen Propheten an die Gunsterweisung, als er noch klein war. Er sagte: Hat er dich nicht als weise vorgefunden und behütet, dich auf deinen Weg umher irrend vorgefunden, vor die Offenbarung kam, der Prophet sallam wusste nicht, was Richtiges und was Falsches. Er hat dich umherirrend hervorgefunden, ohne Kenntnis über den Glauben und zum Wissen darüber geführt, und er fand dich bedürftig vor. Fand er dich nicht bedürftig vor, arm vor, und leistete dir dann Genüge, hat dich also reich gemacht, hat dich unbedürftig gemacht, sodass du deine Hand nicht ausstrecken musst nach anderen. Und so machte Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten alayhi salatu wasalam die Dinge klar und erhöhte ihn so hoch, dass kein Adhan ausgerufen wird, ohne dass Allahs Name erwähnt wird und danach der Name des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Allah sagte diesbezüglich, haben wir dir, Gesandter Allahs, nicht dein Ansehen erhöht, sodass du stets beim Adhan und der Iqama mit mir zusammen erwähnt wirst? Nicht nur beim Adhan, sondern auch bei der Islam-Annahme. Wenn jemand sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, akzeptieren wir das nur, wenn er auch danach sagt, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nicht nur beim Adhan, nicht nur bei der Islam-Annahme, sondern tonnenweise werden Bücher über deine Biografie geschrieben, Unterrichte werden über deine Sunna abgehalten und bei jeder Erwähnung deines Namens betet man für dich. All dies erfordert Dankbarkeit. All dies erfordert Dankbarkeit. Und deshalb sagte Allah Azza wa Jal, wenn du darum mit deiner Arbeit fertig bist, dann bemühe dich im Dienst an deinen Herrn. Und wie ihr wisst, liebe Geschwister, der Prophet ﷺ hat als Zeichen der Dankbarkeit nachts sein Nachtgebet erweitert, verlängert, so lange, bis seine Füße Risse bekommen haben. Und als er danach gefragt worden ist, O Gesandter Allahs, du betest, bis deine Füße Risse bekommen, wo dir doch deine Sünden schon alle vergeben worden sind, die vergangenen als auch die zukünftigen, da antwortete er, soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Meine Geschwister, das ist der Koran, weswegen er, alayhi salatu wassalam, bekämpft wurde, beleidigt wurde, vertrieben, geschlagen wurde. Man verleumdete ihn und bezeichnete ihn als Verrückten, als Zauberer, als Lügner. Wisst ihr, liebe Geschwister, manche Ulama haben gesagt, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dass wenn es in der heutigen Zeit einen Menschen gibt, der die Sunna 1:1 umsetzt, wird er genauso von den Menschen als Lügner, als Verrückter und als Zauberer bezeichnet werden. Die Frage ist, diese Trauer, die er erleben musste auf dieser Welt und diese Anstrengung, die er auf sich genommen hat, diesen Verzicht, den er gegenüber weltlichen Dingen ausgeübt hat, hat dieser Koran unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam unglücklich gemacht. Allah sagte doch, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, um dich unglücklich zu machen. Die Antwort lautet, liebe Geschwister, die wahre Glückseligkeit ist nun einmal im Jenseits. Und der Koran wurde herabgesandt, damit wir im Jenseits glückselig sind. Was dieses Leben angeht, so ist es anstrengend. In diesem Leben müssen wir morgens aufstehen zum Morgengebet. In diesem Leben müssen wir spenden. Wir müssen uns opfern. Wir müssen altruistisch handeln. Wir müssen uns an Verpflichtungen und Verträge halten. Der Koran festigt dich aber dabei und erleuchtet dir den Weg und spendet dir Trost. Und wer den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht, muss auch etwas von alledem abbekommen, wovon er etwas abbekommen hat. Wer allerdings nichts abbekommt, aufgrund seiner guten Beziehung zu Allah angeblich, der muss sich die Frage stellen, der muss seine Beziehung hinterfragen. Der muss sich fragen, was er falsch macht. Denn es gibt Menschen, die niemals die jedes Problem negativ interpretieren und wenn es ihnen gut geht, dies als eine gute Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala interpretieren. Aber ist das der Fall? Hätte dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dieser Welt nicht gelebt wie ein König? Hätte man ihn dann nicht auf den Köpfen und Händen getragen, alaihi salatu wasalam? Liebe Geschwister, ebenso ihm zu folgen oder ihm zu folgen, ist ein Zeichen der Liebe Allahs. Und auf die Probe gestellt zu werden, ist ebenfalls ein Zeichen der Liebe Allahs. Und wie folgt man ihm, a.s.w.? Das hat er nun, denke ich mal, 23 Jahre lang vorgelebt. Aber lasst uns die folgende Überlieferung verinnerlichen. Um ein Tor zu öffnen auf dem Weg zu ihm, a.s.w., was seine Nachahmung angeht. So berichtet uns Jabir, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, diejenigen von euch, die ich am meisten mag, und den nächsten Platz zu mir am Tag der Auferstehung einnehmen werden, sind jene mit dem besten Charakter. Diejenigen hingegen, die ich am meisten verabscheue und den entferntesten Platz von mir am Tag der Auferstehung einnehmen werden, sind die, die nur viel reden, die sich über andere auslassen und die überheblich sind. Darüber hinaus, liebe Geschwister, wenn Allah tabaraka wa ta'ala dir den richtigen Weg gezeigt hat, gilt es, standhaft zu bleiben. Gilt es, Allah tabaraka wa ta'ala darum zu bitten, dass er unsere Herzen auf diese Religion festigt. Und jeden Tag werden wir aufs Neue auf die Probe gestellt und bitten ihn subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Herzen festigt. Denn er ist derjenige, der die Herzen wendet. Meine lieben Geschwister, und so heißt es in einer Überlieferung, dass sich Abu Dharr radiallahu anhu sicher war, dass er am Tag der Auferstehung dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von allen am nächsten sein wird. Warum? Weil er den Propheten alaihi salatu wasalam in einem bestimmten Zustand verließ und bis zu seinem Tod an diesem Zustand nichts geändert hat. Ikhwati fillah, qabla an akhtim, faqad balagani an ba'd al-ikhwa annahum يقولون لماذا هذه الترجمة إلى اللغة الألمانية في الخطبة ولماذا الإطالة فيها وهذه مسألة إخواني في الله يعني أذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه مسألة ولا تحتاج إلى شيء من التعليق والمسألة الثانية لأن نحن عملنا استجواب وجدنا يعني حتى بعض الإخوة الذين أصولهم عربية يفهمون الخطبة الألمانية أفضل من الخطبة الألمانية وهذا أمر هم قالوا فلذلك يعني لا تستغربوا من يعني إعطاء حق إخواننا من غير الناطقين اللغة العربية حقهم والأمر الثاني فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فهي ليست مسألة كثرة ولا قلة فهناك إخوة لنا لهم حق في ذلك ولذلك نحاول أن نعطيهم حقهم ولا ندعي أننا وفيناهم نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار نسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا في الدنيا والآخرة نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الغمة نسأل الله سبحانه يرفع عنا الوباء ويرفع عنا البلاء إنه سبحانه وتعالى جواد كريم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة